1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 8 Minuten unter uns hier bei 1 Live und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Da läuft, glaube ich, jetzt noch ein Tatort. Der hat eine Überlänge oder was auch immer. So, ihr Lieben, das geplante Thema Ich lebe im Luxus, das verschieben wir auf nächste Woche Mittwoch. Jetzt und heute gibt es wieder eine offene Sendung für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir jetzt hier live im Radio und dann auch später im Fernsehen euch unterhalten wollt. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0800 220 50 50, die Telefonnummer kostenfrei für euch, wie immer. Oder mailen domian@wdr.de. Jedes Thema ist möglich, jedes Thema ist erlaubt, jedes Thema ist willkommen. 0800 220 50 50. So, und die erste Anruferin heißt Hanna. Und die Hanna ist 23. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Hanna. Schön, dass du da bist. Ja, ich so. Bin etwas nervös. Über was reden wir beiden Hübschen denn? Also, ich leide unter Depressionen und einer sozialen Phobie. Soziale Phobie heißt? Also ich habe halt Angst vor Menschen oder generell vor neuen Situationen, die auf mich zukommen. Aber du meisterst das gerade mit Bravour. Das hier ist ja auch eine neue Situation, ne? Hier zu sprechen. Ja, ich bin da aber auch sehr nervös. Ja, aber du klingst ganz normal. So was würden wir beide uns privat unterhalten. Und so soll es ja auch sein. Ja. Lebst du sehr zurückgezogen? Es geht, also ich leide eigentlich schon länger unter der sozialen Phobie. Ich hatte auch früher immer extreme Schulangst. Also für mich zur Schule gehen war schon immer total die Tortur. Ja. Und eine Zeit lang hatte sich das gebessert und jetzt stehe ich aber so kurz vorm Berufsleben und jetzt kommt das Ganze wieder auf mich zu. Also morgens, wenn ich zur Arbeit muss, kriege ich Angstzustände, Herzklopfen. Also du hast eine Arbeit? Ja, ich mache zurzeit mein Diplom. Mein Diplom? Ja. Für was? Oder in was? Im Umweltbereich sozusagen. Was ist das für ein Diplom? Mit 23 schon? Ja, also ich bin direkt halt nach dem Abi angefangen zu studieren. Mhm. Ach so, also einen akademischen Abschluss sogar schon. Ja, an der Fachhochschule. Ja, super. Und stehst vor dem Büro kurz davor, ins Berufsleben zu gehen? Aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel, also meine Eltern, deswegen hatte ich mich eigentlich auch gemeldet, meine Eltern sind halt sehr wohlhabend und ich musste halt auch die ganze Zeit während meines Studiums sozusagen nicht arbeiten oder eigentlich noch nie in meinem Leben. Ja. Und dadurch habe ich natürlich jetzt noch mehr Angst sozusagen irgendwie vor dem Berufsleben, weil ich noch nie wirklich sowas gemacht habe sozusagen. Du bist ja nun wirklich noch wunderbar jung, auch für den Berufseinstieg. Ja. Wie wäre es denn, wann bist du fertig mit deinem Studium? Ja, dieses Jahr, wenn alles klappt. Dieses Jahr, wenn alles klappt. Wenn du dann erstmal so dir sagst, okay, ich nehme jetzt mal ein Jahr, wo ich einfach nur so jobbe. Irgendwas. Ja, habe ich auch schon überlegt, aber Kohle. Meine Eltern stehen halt ziemlich sehr dahinter, also sie machen mir ziemlich sehr Druck, immer so nach dem Motto, ja, jetzt werd mal fertig und mein Vater sagt halt immer so, ja, das kannst du machen, wenn du dein eigenes Geld verdienst. Naja, aber wenn du jobben würdest, würdest du ja dein eigenes Geld verdienen. Ja. Weißt du, Hanna, lass dir mal nicht so viel von deinen Eltern da reinreden. Das ist ja gut und schön, dass die wollen natürlich dein Bestes, ist klar, aber das sollst du für dich behalten. Und die wollen, dass du vorankommst, ist auch klar, aber die müssen auch ein bisschen den Menschen im Auge haben. Und ich finde, in dem Alter, so wie in dem du jetzt gerade bist, ist es auch ganz gut, wenn man einfach mal ein bisschen mal was ganz anderes macht und vielleicht ein bisschen schrägere Sachen. Nicht immer so, ne? Nicht immer den geraden Weg, Schule, Uni, Diplom und dann gleich in den Beruf, ist doch furchtbar. Man muss auch ein bisschen was vom Leben mitkriegen. Ja, das ist ja auch der Gedanke, den ich so die ganze Zeit habe, dass ich irgendwie so denke, also viele meiner Kommilitonen waren zum Beispiel im Praxissemester im Ausland und das habe ich mich damals halt auch nicht getraut, aufgrund halt dieser ganzen Ängste, die ich habe. Mhm. Weißt du, so ganz spontan, was mir da einfällt, was cool wäre, wenn du sagen würdest, so, ich arbeite jetzt ein halbes Jahr irgendwo und wenn ich, weiß ich, bei Aldi oder bei Plus Pakete auspacke. Ja, voll. Ja, habe ich auch schon dran gedacht. Na, sowas. Da hätte ich auch total Bock drauf, irgendwie mal irgend so eine Arbeit zu machen. Ja, so. Ich stehe morgens auf, gehe da hin und dann komme ich irgendwie abends wieder und so, zack, ich habe das gemacht und dann... So, und das Geld, was du da verdienst, damit machst du danach ein paar Monate eine weite Reise alleine. Ja. Und dann kannst du anfangen mit deiner beruflichen Geschichte. Bist du immer noch super jung und hast aber eine ganze Menge Erfahrung schon gemacht. Ja. Fänd ich super. Entsprichst du meinem Herzen, aber ich habe halt irgendwie auch so Angst davor. Und ich denke immer, das ist mir so auferlegt und ich meine, meine Eltern, die haben immer so große Erwartungen an mich. Ja, aber du hast doch schon perfekt die Erwartungen erfüllt. Du bist 23 Jahre und hast bald dein Diplom in der Tasche. Die Erwartung ist jetzt halt von meinen Eltern so, du machst jetzt dieses Diplom. Aber jetzt musst du sagen, liebe Eltern, jetzt ist mal gut mit der Erwartung. Jetzt bin ich mal dran. Jetzt will ich mal das machen, was ich möchte. Ich habe euch jetzt schon so viel Vorleistung geliefert. Jetzt bitte, das ist für mich wichtig und ich möchte das jetzt mal alleine regeln das nächste Jahr. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht mal so ein Travel und Work oder sowas mache. Überhaupt auch, um mal so diese Ängste zu bewältigen oder definitiv rauszukommen. Definitiv. Hanna, weißt du, natürlich, wenn es zu schlimm ist, sollte man immer therapeutische Hilfe suchen. Aber wenn man das eigenständig mit solchen Mitteln schafft, so wie wir gerade besprochen haben, was du gerade vorgeschlagen hast, ist immer viel besser. Wirst du dich viel besser fühlen hinterher. Also ich bin schon in Therapie und nehme auch Medikamente. Ja. Auch gegen diese Angst. Ja. Und, ich denke aber manchmal, dass es vielleicht auch besser ist, wenn man so ins kalte Wasser geworfen wird, dass man so sagt, so, ich bin jetzt im Ausland und muss das jetzt machen und muss jetzt hier irgendwie was zustande kriegen, damit ich diese Ängste bewältigt kriege. Also wie auch immer, ich würde dich da wirklich gerne zu ermutigen wollen, dass du sowas machst. Etwas Unkonventionelles, da musst du auch dann sachlich mit deinen Eltern sprechen, dass das für dich gut ist und richtig. Zieh es durch. Du kannst nur davon profitieren. Ich bin hundertprozentig sicher, du wirst das gut finden hinterher und du wirst stabiler zurückkommen. Mhm. Gesünder und selbstbewusster auch. Ja, das denke ich nämlich auch. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt erstmal sinnvoller ist, das Diplom zu machen und dann ins Ausland zu gehen. Okay, das Diplom würde ich schon dann noch machen. Das ist jetzt noch ein Dreivierteljahr ungefähr, ne? Ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Ja, das würde ich dann schon machen. Und dann stehst du ganz toll da und kannst sagen, hier Leute, was wollt ihr? Ich habe das Ding in der Tasche, jetzt bin ich meine eigene Frau. Ha? Ja. Hanna, ich wünsche dir da sehr viel Glück zu und würdest dir sehr wünschen, dass du das auch schaffst und dass du das hinkriegst. Wenn du noch gerne ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen möchtest, sehr gerne, ich biete es dir an. Ja, nee, möchte ich nicht. Du bist gut versorgt. Alles klar. Wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 1Live-Freaks da draußen, wir machen mal ein paar Sekunden Pause. Aber keine Pause, nein, wir warten einfach ein paar Sekunden. Im Fernsehen läuft der Vorspann für unsere Sendung und jetzt begrüße ich dann auch gleich die Zuschauer des WDR-Fernsehens 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer hier. So, jetzt ist das WDR-Fernsehen auch da und ich begrüße euch sehr herzlich mit kleiner Verspätung. Und ich muss euch gleich sagen, unser Thema, das wir für jetzt geplant hatten, ich lebe im Luxus, das ist verschoben auf nächste Woche Mittwoch. Bin sehr gespannt, was ihr mir dazu erzählen werdet. Heute ist die Sendung wieder offen. Und ich freue mich auf eure Anrufe. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Hier mit mir im Fernsehen, im Radio. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Wolfgang. Wolfgang ist 53 Jahre alt. Wolfgang ist nicht da. Dann nehmen wir die Daniela. Daniela ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Daniela. Ja, hallo Jürgen. Daniela, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich ja auch, endlich, nach 3 Tagen warten. Das geht ja noch. Um was geht's? Ja, und zwar ist das so, also ich müsste eine kleine Vorgeschichte erzählen, über die will ich aber gar nicht so großartig ausschweifen. Mhm. Es ist so, dass ich vor knapp einem halben Jahr Opfer einer Gewalttat geworden bin. Mhm. Was ist geschehen? Ja, das war über eine Mitfahrzentrale und dadurch wusste der meine Adresse und ist dann in meine Wohnung eingedrungen und kam halt auch zu sexuellen Übergriffen. Also du kanntest diesen Mann vorher durch eine Mitfahrt? Ja, so eine Mitfahrzentrale, ne? Also ich hab ihr wart zusammen gefahren, Auto gefahren? Nein, er sollte mich abholen. Ach so, er sollte dich abholen. Genau. Das heißt, er kam dann zu dir in die Wohnung, du kanntest diesen Mann nicht vorher? Nein, der sollte eigentlich nur klingeln und dann wollte ich runterkommen. Der stand aber dann oben vor meiner Wohnungstür, wie auch immer. Ja. Ich weiß nicht, wie er reingekommen ist und gut, an den Wohnungstüren extra standen auch nochmal die Namen. Also von daher war es eigentlich recht einfach, mich dann zu finden. Und was ist dann genau in deiner Wohnung passiert? Ja, ich wurde halt, also erstmal kam er halt rein und ich hatte mich gewundert und dann hat er erstmal versucht, mich zu beruhigen, indem er meinte, er müsste ja noch jemand anders mitnehmen und wir hätten noch ein paar Minuten Zeit, könnten noch in Ruhe einen rauchen. Damit ich mich auch dran gewöhne, wer er denn ist und da keine Angst haben muss und so. Aber du hattest oben, um das nochmal klarzustellen, du wohnst in einem Mietshaus? Jetzt wohne ich da nicht mehr. Aber damals hast du da gewohnt? Genau. Das heißt, und er ist unten in die Haupttür irgendwie reingekommen und hat bei dir oben geklingelt? Genau. Und hast du aufgemacht und da stand und hat das gesagt, was du gerade gesagt hast? Genau. Mhm. Ja, und dann halt höflich, wie ich bin, habe ich ihn dann auch reingebeten und war halt ein großer Fehler. Und wie hat sich das dann entwickelt, während er dann da saß? Ich kann das gar nicht mehr so genau sagen. Ich versuche das auch radikal zu verdrängen eigentlich. Ich weiß nicht mehr. Der fing dann halt irgendwann an, komische Fragen zu stellen im Sinne von, hast du noch mehr Piercings? Oder, er war auch relativ jung, war nicht wesentlich älter als ich und so. Und auf jeden Fall war er ziemlich seltsam und dann irgendwie habe ich dann auch einen vor die Fresse gekriegt und dann war halt Feierabend so in etwa, ne? Achso, er hat auf dich eingeschlagen? Genau. Und danach ist es zu sexuellen Handlungen gekommen? Eigentlich währenddessen, also es war irgendwie alles gleichzeitig. Ich war sexuellen? Dann auch wirklich in der Lage, mich zu wehren. Ja. Warum auch immer, also es ist dann wirklich so, dass man, weiß ich nicht, in so einer Art Schock oder Trance ist und dann geht nichts mehr. Auch wenn man dann immer gefragt wird, warum haben sie nicht geschrien oder so. Ich meine. Ja, das kann man immer leicht fragen, wenn man nicht betroffen ist. Und genau. Weil die sexuelle Handlung, kann man das so weit sagen, dass es zu einer Vergewaltigung gekommen ist? Ja. Ja. Was ist dann danach geschehen? Ja, er ist halt dann gegangen und hat noch irgend so einen Spruch gerissen von wegen, ich sollte mich nicht so anstellen, ich könnte froh sein, wenn er mich noch fährt. Aber du bist natürlich nicht mit ihm gefahren. Nein, natürlich nicht. Nein. Er hat dann deine Wohnung verlassen? Ja. Ja. Auch ganz freiwillig, ohne irgendwelchen Theater eigentlich. Ja, davon abgesehen, dass ich sowieso nicht in der Lage war, irgendwie aufzuscheuchen oder so. Was hast du dann gemacht? Ich habe mich zerstört an den Computer gesetzt. Und habe mit einem Bekannten geschattet und irgendwann ist es dann aus mir rausgebrochen. Und dann habe ich halt gesagt, eben gerade ist irgendwie was passiert, was ich nicht ganz realisieren kann. Während des Chattens hast du das dann gesagt? Genau. Mhm. Und er hat mir dann halt die Polizei geschickt. Ach so. Das heißt also einige Stunden später kam die Polizei. Genau. Bist du dann auch in ein Krankenhaus gekommen? Ich bin auch ins Krankenhaus gekommen, ja, ich musste sogar genäht werden und... Du musstest genäht werden sogar? Ja. An der Vagina? Nein, anal. Anal, Also, da kann man sich schon vorstellen, was du durchgemacht hast. Genau. Ja. Du hast dann Anzeige erstattet? Natürlich. Das Ganze ist ein halbes Jahr jetzt her. Ja. Was ist jetzt seitdem geschehen, Daniela? Ja, seitdem ist es so, dass, was die Verhandlung angeht, ist noch nichts in Sicht. Sie wissen zwar mittlerweile, wer es ist, obwohl das ziemlich vertuscht war. Das war irgendwie andere Angaben, die er da gemacht hatte und so, aber... Man konnte den ja dann relativ einfach ermitteln, ne? Durch die Mitfahrzentrale, wer das war. Ja, eben nicht. Also, eben nicht. Der hat das eben irgendwie über einen Account eines Freundes laufen lassen und alles ganz wirrwarr. Ach so, aber man hat ihn jetzt. Man weiß jetzt, wer es ist, ja. Ich musste auch schon Fotos ansehen und sagen, dass... Ja, daraufhin wurde mir von der Polizei empfohlen, die Stadt zu verlassen. Ich meine, in der Wohnung konnte ich mich sowieso nicht mehr wohlfühlen. Mhm. Warum hat die Polizei empfohlen, die Stadt zu verlassen? Da die den wohl schon kannten. Der war wohl 2005 schon mal aktenkundig. Mhm. Und bei der Erstauswahl der Fotos hatte ich da auch schon gesagt, das könnte er sein, aber er hatte sich halt über die Jahre schon etwas verändert. Ne? Ah ja, das heißt, der befindet sich auf freiem Fuß noch. Bitte? Das heißt, der befindet sich noch auf freiem Fuß. Ich schätze mal, ja. Die haben zu mir gesagt, es ist nicht möglich, den jetzt einfach in Untersuchungshaft zu stecken. Und die Polizei hat Angst um dich, dass der nochmal irgendwas mit dir macht. Geschweige denn, dass er halt Brüder, Freunde oder sonstiges mir auf den Hals hält, da er wusste, wo ich wohne. Und da er halt ein Kurde ist, ne? Ja, ja. So, und dann bin ich halt zu meiner Freundin übergangsweise erstmal gegangen, bis ich dann eine Wohnung bekommen habe. Mhm. Die kenne ich auch schon, 24 Jahre. Die Freundin? Genau. Mhm. Und ja, mit der ist das dann auch einen riesengroßen Streit ausgeartet. Also, als ich dann meine Wohnung beziehen konnte, war auf einmal gar keiner mehr für mich da, obwohl es hieß, komm hier in diese Stadt, wir sind alle da. Mhm. Und jetzt sitze ich halt im Endeffekt ganz alleine da. Ich denke nicht, dass ich eine Therapie brauche, oder ich hoffe. Also, wir wollen jetzt auf keinen Fall in irgendeiner Weise nur, auch nur andeutungsweise sagen, wo du dich aufhältst. Zu schützen. Klar. Aber ich frage nur soweit, du bist jetzt definitiv in einer anderen Stadt. Ja. Und die Leute, die sich um dich kümmern wollten und sollten, die mal vielleicht sogar deine Freunde waren, die kümmern sich jetzt nicht mehr um dich und du sitzt da alleine in diesem neuen Ort. Genau. Und ich habe halt auch keine Arbeit, somit keine Ablenkung. Und hattest du denn in deiner alten, in deiner alten Heimat Arbeit? Auch nicht. War ich auch gerade erst hingezogen. Mhm. Ich hatte meine Ausbildung beendet und bin gerade in die Stadt gezogen, als das passiert ist. Ach so, die Ausbildung hast du aber beendet und könntest jetzt auf der Basis der abgeschlossenen Ausbildung dir jetzt in der neuen Stadt was suchen? Hatte ich eigentlich vor und jetzt, wo ich hier wohne, gibt es in dem Bereich, den ich gelernt habe, leider nichts. Mhm. So, jetzt hatte ich überlegt, an einer Umschulung teilzunehmen. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das schon hinkriege, also... Ich muss dir mal was sagen, Daniela. Wenn ich nur mir erahne, was du da mitgemacht hast. Du hast das ja sehr vorsichtig gerade erzählt und nur auf Nachfragen ein paar Details gesagt. Das ist ja auch in Ordnung. Habe ich so eine grobe Vorstellung, was du mitgemacht hast. Und ich habe auch nur eine grobe Vorstellung, was für eine Angst du ausgestanden hast und vielleicht auch noch ausstehst. Und dann auch jetzt noch alleine in einer Stadt zu sitzen, das finde ich schon sehr, sehr dramatisch. Und da ist mein ganzes Gefühl erstmal auf deiner Seite. Das glaube mal. Du sagtest gerade, ich glaube, dass ich keine Therapie oder sowas brauche. Ich weiß nicht, ob wir es Therapie nennen wollen oder sollen. Aber weißt du was, ich glaube, dass du dringend jemanden, einen kompetenten Gesprächspartner brauchtest. Für das, was man dir da angetan hat. Und du bist ja komplett aus deinem Leben rausgerissen worden. Das sind ja zwei ganz gravierende Dinge, die geschehen sind. Ja, also man muss dazu sagen, ich meine, ich werde 26 demnächst. Mhm. Also nächste Woche. Mhm. Und also ich bin es eigentlich schon fast gewohnt, dass mein Leben ständig so läuft. Das Einzige, was mir jetzt noch passieren könnte, wäre, dass mich jemand umbringt. Ja, aber... Und ansonsten habe ich eigentlich schon alles durchgestanden. Und da ich vorher auch immer irgendwie klargekommen bin... Du bist so eine Taffe, ne? Die immer alles auf die Reihe meint zu kriegen. Aber irgendwann ist auch der Stärkste etwas angeschlagen. Und es ist dann auch keine Schande, wenn der Stärkste sich Hilfe holt. Du rufst mich ja auch an, wir reden ja auch. Und das ist ja auch, wahrscheinlich tut dir ein bisschen gut, mal darüber zu sprechen. Ja, ich musste ja die erste Zeit sehr viel darüber reden und das tat mir nicht gut. Also. Ja gut, aber du hast dann mit Polizei gesprochen und du hast mit keinem Therapeuten geredet. Ja, ich hatte halt viele Gespräche mit dem Weißen Ring. Ne? Mhm. Mhm. Die hatten mir halt geholfen, dann auch hier in der neuen Stadt Fuß zu fassen. Aber wie gesagt, seitdem ich die Wohnung habe, ist halt irgendwie, stehe ich vollkommen alleine da. Ich musste auch meinen Umzug vollkommen alleine machen. Ja, das meine ich auch, dass diese Einsamkeit jetzt auch zusätzlich noch so bedrückend ist. Wenn du da jetzt komplett eingebettet wärst in ein gutes soziales Umfeld, wäre das sicher noch etwas anderes. Aber so stehst du da auch noch alleine mit dem ganzen Drama, was passiert ist. Und deshalb meine ich, dass es so extrem wichtig wäre, wenn du einen vertrauenswürdige und vertrauensvolle Personen um dich herum hättest, die dann durchaus auch professionell geschult sein sollte. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch große Schwierigkeiten im Moment zu sagen, dass es vielleicht überhaupt noch irgendeinen Menschen gibt, dem ich trauen kann. Mhm. Also ich habe einen besten Freund, den habe ich auch schon ewig, soweit wie ich denken kann. Mhm. Den habe ich auch in einer meiner schwersten Zeiten meines Lebens kennengelernt. Und aber selbst mit ihm kann ich über diese Sache überhaupt nicht reden. Mhm. Also er weiß, dass was passiert ist. Er weiß aber nicht was und ne. Aber weißt du, das ist natürlich was anderes, wenn du mit einer neutralen Person sprichst, die auch noch geschult ist, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Vielleicht wäre es auch gut, wenn es eine Frau wäre, eine Therapeutin. Ich würde dir das wirklich sehr gerne dringend raten, dass du darüber zumindest erstmal drüber nachdenken solltest. Ich würde dir viel darüber nachdenken. Ja, aber vielleicht nochmal. Ja, der einzige Gedanke, den ich halt hatte, wäre gewesen, wenn ich wirklich komplett aus meinem Umfeld rauskomme, in so eine Art Kur oder so. Mhm. Aber das wird wahrscheinlich bei meinem Glück nicht bewilligt. Mhm. Egal aber wie viele Wehwehchen ich vorweisen könnte. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt wüsste, ich habe eine Gesprächstherapie und muss da ein bis zweimal die Woche oder so hin, dann hätte ich schon Schwierigkeiten mit dem Weg. Also im Moment fällt es mir schon schwer, zum Einkaufen zu gehen, selbst wenn der Schrank leer ist. Aber das sind alles Warnzeichen. Das sind Warnzeichen, dass die Seele völlig und komplett sich am Blockieren ist, sage ich mal so. Daniela, ich danke dir erstmal für das Vertrauen, dass du mich angerufen hast. Ich glaube, dass das dir nicht leicht gefallen ist. Nicht wirklich, nein. Ja, vielen Dank. Ich finde von meiner Intuition her, dass es gut wäre, wenn du einen guten Therapeuten finden würdest. Sage ich jetzt auch erstmal nochmal einfach so zu dir hier ins Telefon. Ich möchte, dass du jetzt in aller Ruhe mit einer Frau, mit einer Psychologin von mir sprichst, die im Hintergrund sitzt und auch zugehört hat jetzt. Da kannst du mal in aller Ruhe erörtern, was man da vielleicht machen kann, vielleicht auch erstmal telefonisch mit jemandem. Ich weiß nicht, was es alles da für Möglichkeiten gibt. Ich finde nur, dass du nicht alleine sitzen bleiben darfst in deiner Wohnung. Das ist nicht gut. Es muss irgendetwas für dich gut Verträgliches geschehen. Ja, es war ja was mehr oder weniger gut Verträgliches geschehen. Ich konnte mir, ich hatte einen alten Internetanbieter und hatte dann meine Kontakte übers Internet, mit denen ich auch über viele Dinge reden konnte. Und da ich jetzt den Anbieter gewechselt habe und jetzt eine Wartezeit von einigen Wochen vor mir habe, habe ich halt wirklich gar keinen Kontakt zur Außenwelt, weil ich hier auch keinen kenne. Ich gehe auch definitiv nicht auf Menschen zu. Also gerade müssen wir seit die Wochen, dem Vorfall. Müssen wir die Wochen überbrücken, irgendwie. So in etwa. Daniela, meine Psychologin heute Nacht heißt Anja. Anja wird dich jetzt zurückrufen, wenn du aufgelegt hast. Und ihr sprecht einfach in Ruhe weiter. Ja, danke schön. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass du wieder etwas Boden unter die Füße bekommst, nach all dem, was geschehen ist. Ja. Von Herzen alles Gute. Wirklich von Herzen. Ich wollte dir noch was sagen. Und sehr gerne. Hatte ich vor einigen Tagen ein Gespräch über dich. Ein sehr intensives sogar. Und ich wollte dir nochmal echt total danken, dass es dich überhaupt gibt, weil ich glaube schon, dass du einigen Leuten sehr wohl damit helfen kannst, mit dem, was du tust. Das freut mich sehr, dass du das so siehst und gesagt hast. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Vielen Dank, Daniela. Jetzt rufen wir dich gleich zurück. Okay, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Unser Thema ist heute Nacht auf. Das für heute geplante Thema Ich lebe im Luxus ist verschoben worden auf nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch möchte ich mit Leuten reden, die sehr im Luxus schwelgen, Luxus lieben und die richtig schön viel Kohle haben und auch sich nicht schämen dafür, dass sie reich sind. Es gibt auch Leute, die so ganz verschämt durch die Welt huschen. Nächste Woche möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die sagen, ich bin reich und das ist auch gut so und ich finde das toll. Heute freie Themennacht. Hier ist Wolfgang. Ach, ist das der Wolfgang von gerade? 53, ja. Hallo. Du warst gerade weg. Ja, ich bin da. Jetzt bist du da. Schön, dass du da bist, ja. Wolfgang. Um was geht's denn? Um HIV. Um HIV? Ja. Hast du HIV? Nein, aber meine Partnerin. Ja, erzähl mal ein bisschen. Die hat seit 10 Jahren HIV und sie hat mir das am Anfang unserer Partnerschaft verschwiegen. Ungefähr 3,5 Monate lang. Und wir haben uns, ich sag mal, von meiner Seite aus beide sehr verliebt. Mhm. Und wir haben in der Zeit auch ein Kind gezeugt und Also ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt. Schwangerschaft diagnostiziert wurde von der Frauenärztin, hat sie mir das also im selben Moment gesagt. Also sie ist schwanger und da sei noch etwas anderes und das wäre eben diese Infektion. Und sie hat mir das dann also auch noch in dem Moment so verkauft, als dass sie das auch erst frisch erfahren hatte. Und ich habe also hinterher herausgefunden, dass sie das also zu dem Zeitpunkt, als sie mir das gesagt hat, also schon 3,5 Jahre lang wusste. Das heißt, sie wusste es, als ihr beiden euch kennengelernt habt? Schon 3,5 Jahre lang, ja. Du bist mit dieser Frau immer noch zusammen? Ja, wir haben im Moment, ich sag mal, eine Phase, wo wir in zwei verschiedenen Wohnungen leben, aber wir sind noch zusammen, wegen des Kindes auch, und wir sehen uns jeden Tag. Wir schlafen auch noch Wir wohnen in zwei Wohnungen zusammen, wir schlafen auch noch in einem Bett zusammen, aber wir haben im Moment keinen sexuellen Kontakt mehr. Ich stelle nochmal klar, du bist gesund? Ich habe vor 4 Monaten den letzten Test gemacht, danach habe ich es nicht mehr gemacht, also ich weiß es im Moment nicht. Also die Angst ist immer... Könnte es denn sein, dass du dich in der letzten Zeit angesteckt hast? Vielleicht, wenn irgendwas mit dem Kondom nicht in Ordnung gewesen ist, möglicherweise. Euer Kind ist auch gesund? Unser Kind ist Gott sei Dank gesund, weil sie es wusste und weil sie es sofort gesagt hat und weil dementsprechend dann auch die Geburt so eingeleitet wurde. So, ist das ja ein aktuelles Thema durch die Sängerin von den No Angels? Es ist sehr aktuell geworden, es hat eine Zeit lang im Stillen geschlummert, aber dadurch genau. Ist es ganz aktuell hochgekocht worden. Jetzt muss ich dich fragen, oder wenn ich mir das vorstelle, meine Partnerin verheimlicht mir das, obwohl sie das weiß. Und ich kriege hinterher raus, wirklich, sie wusste es vorher und hat gezielt mich hintergangen. Ich glaube, ich hätte diese Frau sofort verlassen. Warum bist du mit der zusammengeblieben? Ich finde das unverzeihlich, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es gar keine Diskussion. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der in einer kleinen Familie aufgewachsen ist, als einziges Kind, sehr behütet aufgewachsen ist und aus einem, sagen wir mal, kleinen Beamtenhaushalt. Und ich bin also vorher schon einmal verheiratet gewesen, habe auch ein Kind gehabt und habe also, bevor ich diese Frau kennengelernt habe, habe ich also circa 11 Jahre völlig alleine isoliert gelebt, also nur mit Kontakt zu meinen Eltern, mit wenig Freunden. Und das ist eine Erklärung dafür, dass du das dann ihr so hast durchgehen lassen? Das kann für mich vielleicht eine Erklärung sein, aber nicht für meine Außenwelt. Also ich habe... Hat die Außenwelt so reagiert, wie ich jetzt reagiere? Die hat genauso reagiert, ja. Findest du? Die waren also ziemlich bestürzt und waren sehr konsterniert und waren also völlig... sagen wir mal, Unverständnis. Weißt du, wenn deine Partnerin zumindest darauf bestanden hätte, dass ihr nur Sex mit Kondomen habt und es dann nicht gesagt hätte, dann ist das noch ein anderes Thema. Da sie aber es zugelassen hat, dass ihr Sex ohne Kondom hattet, ist das für mich ein extrem gravierender Fall. Sie hat in Kauf genommen, dass du erkrankst, sie hat den Kauf genommen, dass es über zehn Jahre her, dass du stirbst. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, in der letzten Zeit, also nachdem wir uns kennengelernt haben und ich also das gewusst habe, haben wir uns also beide sehr stark auch in der AIDS-Hilfe engagiert. Wir sind also auch sehr viel zu Kongressen gefahren, zu Bundeskongressen der AIDS-Hilfe, sei es in Kassel, in Leipzig, in Stuttgart, jetzt, das war noch im Januar. Wir haben uns also beide engagiert. Nur eins habe ich immer vermisst, irgendwie eine Erklärung für diese Situation von ihr bekommen zu haben. Ja, das hat es nie gegeben. Sie hat es nie dir erklärt, warum sie es getan hat? Nein, das Einzige, was sie also gesagt hat, ist, ich habe dich so sehr geliebt und deswegen habe ich dir das nicht gesagt, um dich nicht zu verlieren. Ja, ja, klar. Das ist ja sicher. Das wird der Grund sein. Der Hintergrund ist noch dazu, sie ist also Afrikanerin. Mhm. Sie stammt aus Westafrika und ist 1998 vermutlich mit dieser Krankheit nach Europa gekommen. Mhm. Und ich weiß also bis heute nicht den Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Mhm. Sie lebt also praktisch auch in Deutschland mit falschen Papieren. Sie hat also bis heute ihre wahre Identität auch nicht preisgegeben. Mhm. Also ist alles sehr, sehr verschwommen und sie lebt also, sag ich mal, wie 007 hier bei uns. Sie hat also nicht ihren wahren Namen preisgegeben, ihr wahres Herkunftsland preisgegeben, ihr Geburtsdatum, also ihre gesamte Person ist eigentlich öffentlich schlichtweg gelogen. Mhm. Auch da hat sie bis heute keine Erklärung abgegeben und sie hat auch keine Bereitschaft gezeigt, auch, sag ich mal, ohne dass irgendwelche Strafen drohen würden, weil sie ja einen deutschen Partner hat und ein deutsches Kind, dass sie irgendwas passieren könnte, trotzdem an dieser Situation irgendwas zu ändern, um nur ein gewisses Entgegenkommen zu zeigen. So, Wolfgang, dann aber nochmal, gestatte mir nochmal die harte Nachfrage, warum bist du seit 10 Jahren mehr oder weniger mit dieser Frau immer noch zusammen? Ich bin jetzt mit der Frau seit 6,5 Jahren zusammen, weil ich von einem Tag zum anderen aus meiner persönlichen Situation heraus, weil ich eben vorher 11 Jahre lang alleine gelebt habe, immer geglaubt habe, dass sie sich einmal ändern würde und dass sie einmal auf mich zugehen würde. Kann man vielleicht ein Jahr oder maximal 2 Jahre hoffen, aber dann muss man doch die Sachen zu den Akten legen und einsehen, dass der Mensch sich nicht ändert. Es gab eine gewisse Verantwortung auch heraus, vielleicht aus meiner Erziehung auch, dass ich immer dazu gestanden habe, ich bin Vater und ich muss auch meine Rolle spielen. Okay, dagegen spricht ja nichts. Aber bei aller Kritik dieser Frau gegenüber, wie geht es der Frau? Der Frau geht's gut. Der geht's gut. Mhm. Sie hat keine Probleme damit. Sie ist völlig glücklich. Sie nimmt Medikamente ein? Und sie ist engagiert und sie braucht eigentlich keinen Menschen. Sie ist sie hat keine Familie. Sie hat immer eine Familie vermisst, eine deutsche Familie von meiner Seite, die ich ihr eben nicht bieten konnte, weil ich leider in Anführungsstrichen meiner Familie die Wahrheit sagen musste. Mhm. Und meine Familie deswegen nie auf sie zugehen konnte, weil es also auch keine gegenseitige Berührung gab. Also ich meinte gerade auch körperlich, gesundheitlich. Ist es alles so einigermaßen okay bei ihr? Ist alles okay bei ihr? Psychisch, physisch? Nun wird ja im Rahmen der großen Boulevardberichterstattung dieses Falls der Sängerin von den No Angels, heftig diskutiert. Ist es eine Straftat? Wenn ja, wie ist sie zu definieren, diese Straftat? Wie siehst du das? Hat sich letztendlich deine Partnerin strafbar gemacht, indem sie sich dir gegenüber so verhalten hat? Genauso wie das offensichtlich im Fall der Sängerin ist? Also ich denke mal, ob sie sich in diesem Punkt strafbar gemacht hat, möchte ich jetzt im Moment nicht sagen, aber sie hat sich zumindest etwas unfair verhalten, indem sie bei einer Beziehung, die nicht nur ein, auch das muss ich jetzt relativieren, ein One-Night-Stand war, sondern eine Möglichkeit, die bestanden hat, eine langfristige Partnerschaftsperspektive, hat sie sich etwas unfair verhalten, weil es ging bei uns nicht darum, sich für einen Tag irgendwo zu treffen und dann Adieu zu sagen, sondern es war von beiden eine langfristige Sache. Ich bin erstaunt über deine Begriffe. Ist das unfair zu bezeichnen, dass du vielleicht fast hättest sterben können? Das hätte sein können. Das hätte sein können, ja. Mhm. Zumal diese, sag ich mal, etwas unkonventionelle Umgangsform also mehr als 3 Monate angedauert hat. Also in diesem Fall sehe ich das ganz klar als Straftat. Jetzt ist die Frage für dich natürlich nach all der Zeit, denkst du, wie du dich jetzt weiter verhalten wirst dieser Frau gegenüber? Um es ganz klar und deutlich auszudrücken, ich bin psychisch fertig nach der Zeit. Ich habe mich sehr viel engagiert und habe mich hinterher, also seit ungefähr einem Jahr, völlig zurückgezogen von allem. Ja. Ich habe absolut keine Lust mehr für irgendein Engagement. Sei es jetzt ein psychisches Engagement, also in der Familie, oder sei es irgendwie eine handwerkliche Tätigkeit. Ich bin einfach gelähmt dadurch, dass ich überhaupt kein Entgegenkommen gesehen habe und dass ich mittlerweile also zwischen allen Stühlen völlig alleine dastehe. Dann lass es doch einfach. Zwischen meiner Tochter, zwischen meiner Partnerin und zwischen meiner eigenen Familie. Dann lass es doch alles einfach sein mit dem Engagement und mit dem Unterstützen. Also ich sehe es im Moment so, dass ich mich eigentlich von allem trennen müsste, wie lang auch immer, sei es jetzt nur kurzfristig einfach mal abhauen, Kur, Urlaub, wie auch immer, das Telefon ausschalten, einfach weg und einfach Ruhe haben, abwarten, was dann kommt. Wäre sicher erstmal ein guter Schritt. Perspektivisch finde ich natürlich eine Trennung, wie du es jetzt beschrieben hast, auf der Basis auch von der Partnerin für absolut notwendig. Ihr müsst eine Regel finden, was euer Kind anbelangt, dass du das Kind weiter betreuen kannst und dass du da bist. Aber ansonsten musst du da raus aus dieser ganzen seltsamen Verstrickung. Vielleicht auch mit Hilfe von außen, vielleicht. Ja, das Seltsame dabei ist ja, dass der Anfang eine große Liebe war. Ja, aber wir reden jetzt, das ist ja alles sehr lange her. Ja, das ist sehr lange her. Mhm. Und dass ich zumindest, vielleicht auch alle, versucht haben, meine Tochter vor allem versucht es heute noch, diese Liebe aufrechtzuerhalten. Ja, aber das ist nun vorbei. Meine Tochter, die ist, wie gesagt, die wird fast 6 Jahre alt, die hat letzte Woche noch gefragt, wann heiratet ihr denn? Ja, gut. Daran sieht man mal dieses Beziehungsgeflecht der Kinder, dass die also möglichst festhalten wollen und auch etwas bewegen wollen. Der Kinder, sagst du? Ja, jetzt der Kinder insgesamt. Also Dass das Kind. Wolfgang, ich finde, dass du da raus musst. Also jetzt ohne nochmal über die Details zu reden. Du musst da raus. Du musst da hundertprozentig raus. Und wenn du das alleine nicht schaffst, musst du dir Rückendeckung von außen holen. Mir rennt gerade ein bisschen die Zeit weg. Ich würde gerne, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen und dir nochmal so ein bisschen in Ruhe, vielleicht so ein paar Perspektiven aufzeigen, wie du das geschickt und verträglich auch für dein Kind machen könntest. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr und ich muss auch sagen, ich habe auch der Vorrednerin sehr intensiv zugehört. Das war ja auch ein ähnliches Thema, zumindest so von der Psyche her. Und ich muss auch sagen, ich habe auch die Sendung oft verfolgt in den letzten 10 oder 15 Jahren, wie lange sie schon am Radio sind. Und herzlichen Dank auf jeden Fall für das Medium und herzlichen Dank auch für die Hilfestellung, die sehr vielen Menschen von ihrer Sendung zukommen. Ich danke dir sehr herzlich, Wolfgang. Aber zum Schluss sagst du auch nochmal du zu mir, sonst hat das so eine Schieflage, wenn du mich siehst und ich dich duze. Trotzdem, also herzlichen Dank auf jeden Fall für das offene Ohr und für die vielen Ratschläge, die sehr, sehr kompetenten Ratschläge und ich bedanke mich. Sehr nett von dir, Wolfgang. Wir melden uns gleich wieder von uns aus und ich wünsche dir alles Gute. Recht schönen Dank. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr uns erreichen wollt hier im Radio, im Fernsehen live, dann müsst ihr die Nummer wählen, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Es geht weiter mit Klaus. Klaus ist 56. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo, Domian. Guten Morgen. Klaus. Hier ist der Klaus. Ja. Hier ist der Klaus. Ja. Um was geht's? Um was geht es? Meine Freundin hat mir am Freitag einen Briefkasten geschmissen. Das Kind schreibt sie, ich sollte mir eine andere Frau suchen. Sie ist krank. Sie ist krank. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? Ich habe die voriges Jahr im Januar kennengelernt. Ja. Bis im Sommer war das gut. Sie hat, da hatte sie schon die Schlafapnoe, Magenprobleme. Sie war öfters im Krankenhaus gewesen. Im November war sie hier in Koblenz im Krankenhaus und ist operiert worden. Da hat man ihr einen Tumor rausgeholt. Mhm. Und sie war schon seit August, voriges Jahr war sie dann immer hier, haben telefoniert. Und im Februar, was hatte ich was, wo bist denn du? In der Psychiatrie. Ach so, ihr habt euch das, Moment, ihr habt euch seit letzten August gar nicht mehr gesehen gehabt? Doch, im November nochmal. Im November hier im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Da habe ich sie gesehen, ist ja operiert worden. Und das hat geeitert, da musste sie nach Bonn und in Linz war sie im Krankenhaus. Und wo wohnst du? In Koblenz. In Koblenz. Gut, das ist ja alles relativ in der Nähe. Ja, und jetzt war sie hier im März, war sie auch im Koblenz im Krankenhaus. Davon habe ich auch nichts gewusst. Sie hat mich nicht angerufen. Sie hat zwar gesagt, sie wäre da immer noch in der Psychiatrie. Warum war sie in der Psychiatrie? Weil sie hat auch eine schwere Kindheit hinter sich. Sie ist geschlagen worden von ihrem Vater. Der Vater hat sie einen Arm gebrochen und all solche Sachen. Also sind das zwei ganz verschiedene Krankheitsfelder? Ja, und sie sagt, das kommt dann irgendwann mal wieder. Sie hat schon immer gesagt, Klaus, irgendwann, wenn es mir mal richtig dreckig geht, dann... Sie hat sich zurückgezogen und dann wird sich auch, hat sie gesagt, es wäre besser gewesen, wenn sie nie einen Mann kennengelernt hätte. Jetzt hat sie dir am Freitag einen Brief. Und in dem Briefkasten steht, drin, dass sie sich von dir trennen möchte. Ja, dass ich mir eine andere Frau suchen soll. Weil sie zu krank ist? Weil sie so krank ist. Wie hat sich denn die Krebserkrankung weiterentwickelt? Das weiß ich nicht, ob das Krebs ist, ob sie mir das verheimlicht hat oder was. Das kann ich nicht sagen. Wann hast du das letzte Mal mit ihr gesprochen, telefonisch? Das war vor Ostern noch. Vor Ostern? Das war vor Ostern noch. Ja, da ging das noch, war es noch relativ normal? Ja, es ging noch und sie müssen sehr viele Tabletten nehmen und die Lippen würden ihr auf. Also er hat so Herbes und das würde dann aufgehen. Weißt du, was mich total wundert, ist, wenn ihr ein Paar seid, und sie ins Krankenhaus kommt, letztes Jahr, dass ihr euch dann so viele Monate überhaupt nicht seht, das verstehe ich nicht. Ja, da geht man doch hin zum Besuch. Gehabt. Bitte? Sie hat 8 Wochen die Grippe, das ganze Immunsystem bei ihr ist nicht in Ordnung. Sie hatte 7, 8 Wochen die Grippe, hat sie auch gehabt. Ja gut, aber trotzdem. Also irgendwie besucht man doch mal dann die Freundin. Ja, die hat da Kinderbetreuung gemacht, wo die war. Da ist auch die Frau ist ab weg und ich selbst habe auch kein Auto. Ich kann auch kein Auto fahren, weil ich habe was mit den Augen. Ich bin sehr stark sehbehindert, ne? So. Und bin da nicht so flexibel. Wie auch immer. Jetzt hat sie dir das geschrieben. Wie empfindest du das jetzt, dass sie die Beziehung, die ja sowieso eine eher ungewöhnliche Beziehung war bisher, dass sie die beenden möchte? Also irgendwie bin ich sehr betrübt drüber. Mhm. Hat sie das so formuliert, dass es definitiv ist? Ja. Also sie würde nach Leipzig ziehen, hat sie mir geschrieben. Also nach Leipzig, sie würde ganz hier wegziehen. Ne? Und hat sie so begründet, dass sie dir die Krankheit nicht zumuten will? Nein, oder? Hat sie gar nicht. Sie hat meiner Nachbarin geschrieben und sie könnte das nicht und sie wäre sehr krank. Aber wir wissen gar nicht genau, über welche Krankheit sie hier spricht. Über ihre Krebserkrankung, über ihre seelische Erkrankung? Das verschweigt sie sehr wahrscheinlich. Das wird sie auch sehr wahrscheinlich verschweigen. Jetzt bin ich gestern dahin gefahren. Ja. Und das ist sie umgezogen. Da hat sie mir nichts von erzählt. Die Leute, wo sie die Kinder betreut, die sind umgezogen, da wohnt die auch. Mhm. Die wohnt da nicht mehr. Also deine Freundin ist jetzt weg. Du weißt gar nicht, wo die ist im Moment. Also sie wohnt da in dem Ort, aber ich weiß noch nicht, wohin. Wo genau dort? Und du kannst sie telefonisch auch nicht erreichen? Nein, sie hat ein Handy gehabt von mir, habe ich ihr monatlich, damit sie Kontakt hatte, weil sie hatte auch nicht viel Geld, sie kriegt eine Rente. Sie war mal Busfahrerin und hat Taxi gefahren und... Okay, also ihr könnt im Moment auch nicht telefonieren? Nein. Was bleibt dir übrig, jetzt zu tun? Tja, das frage ich mich auch. Wie sind denn deine Gefühle für die Frau? Ja, die sind ja irgendwo noch da. Hm. Die sind ja noch da. Aber wieso hast du denn nicht in den. Wann hast du sie jetzt definitiv das letzte Mal gesehen? Voriges Jahr im November. Das ist ja wahnsinnig lange her. Das ist lange her. Und ich meine, Koblenz und Bonn, das ist ja nur auch keine große Entfernung. Nein. Koblenz und Bonn, noch vor Bonn, wo die wo sie wohnt. Ist ja keine Entfernung. Das macht mich eben so stutzig. Das sagt mir, dass da schon von Anfang an irgendwie eine Schieflage zumindest war. Ja, genau. Es ist natürlich sehr schwierig, jetzt damit umzugehen. Einerseits muss man natürlich auch so einen Wunsch respektieren, wenn jemand das so klar geschrieben hat, wie deine Freundin. Ja. Und man darf einen Menschen dann ja auch nicht bedrängen. Offensichtlich will sie ja auch gar nicht, dass du in irgendeiner Weise Kontakt zu dir aufnimmst. Sonst hätte sie dir hinterlassen, wo du sie erreichen kannst. Nein, das ist auf. Ich sollte mal eine andere Frau suchen. Das schrieb sie in den Brief, ganz kurz, schmerzlos. Hat das Handy in den Briefkasten getan und die war sogar hier gewesen. Und hat das. Von wem gingen denn in den letzten Monaten so die Telefonate immer aus? Ich habe immer meistens auch ich immer angerufen. Hast du angerufen? Also telefoniert haben wir in letzter Zeit immer viel, ne? Ja, nee, meine Frage ist, von wem die Telefonate ausgingen. Ja, von mir aus. Von dir. Von mir aus. Ich glaube, Klaus, dass dir gar nichts anderes übrig bleibt, als das erstmal zu respektieren. Ja. In der Hoffnung vielleicht, dass sie sich doch nochmal irgendwie besinnt und Kontakt zu dir aufnimmt. Sie hat ja deine Telefonnummer, das heißt, sie könnte dich erreichen, wenn sie will. Ja, klar, logisch. Könnte sie mich erreichen. Was auch immer da vorgefallen ist, es ist ja was beinahe schon Mysteriöses, dass man da gar keinen Blick für hat. Aber du mir, das ist komischerweise. Den Taxifahrer, wo ich da gefahren bin, ich wusste ja, der kennt die ja, ne? Und der hat jetzt gesagt, oh ja, die ist ja mit Alfred zusammen. Ach so, dann ist es doch noch was anderes. Da ist sogar noch vielleicht ein anderer Mann im Spiel. Ja, da, wo sie Kinder betreut. Die war ja mal mit dem hier gewesen. Die haben sich so gut verstanden, das kam mir immer alles ein bisschen. Irgendwo kam es mir ein bisschen. Umso mehr, Klaus, kannst du gar nichts machen im Moment. Du kannst nichts machen, als vielleicht abzuwarten und wenn es nach einer gewissen Zeit keine Reaktion mehr von ihr gibt, dich allmählich zu verabschieden von dieser Beziehung. Anders geht es nicht. Ja, genau. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Klaus. Tschüss. 73 Jahre ist mein nächster Gast und das ist die Gertrud. Guten Morgen. Ja? Ja. Guten Morgen. Ja. Ja. Hörst du mich jetzt gut? Ja, ich höre dich gut. Jetzt höre ich dich auch gut. Ja. Um was geht's denn? Es geht um meine Krankheit. Ich habe COPD. COBW? OPD. Was heißt das? Die meisten kennen die Krankheit nicht. Die habe ich vorher auch nie von einem Lungenfacharzt bekannt gegeben worden. Ja. Und zwar sterben da die Lungenbläschen ab und sie leiden unter Luftnot. Und? Ich hänge so 14 bis 16 Stunden am Tag am Sauerstoffgerät. Dann ist das doch wahrscheinlich gerade sehr beschwerlich für dich zu sprechen, oder? Ich habe nur angerufen, um jeden zu warnen, es Rauchen dran zu geben, weil es auch durch Rauchen ausgelöst werden kann. Ja. Und wenn Asthma oder sonstige Sachen in der Familie liegen, ist das doppelt beschwerlich. Ja. Wie lange hast du diese Erkrankung schon, Gertrud? Ich habe die ist 2008 im Januar festgestellt worden. Ich habe es nicht verstanden. 1900? 2008. 2008, ah ja. Und da habe ich an einem Montagabend meine Schwägerin, ich wohne bei meinem Bruder zu Hause, ich bin verheiratet, ja. Gebeten, bring mir eine Einweisung ins Krankenhaus, ich kriege keine Luft mehr. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Und dann hat man das rausgekriegt. Ja. Warst du früher Raucherin? Ja. Du hast viel und dein Leben lang geraucht. Ich habe ab 27 geraucht. Aber nicht, also zuerst habe ich nur in der Firma geraucht. Ja. Aus Jugendtollerei. Ja. Aber nie zu Hause. Jetzt sagst du, musst du fast 17 Stunden am Tag am Beatmungsgerät liegen. Ich hänge jetzt 14 bis 16 Stunden. Ist die Krankheit so weit fortgeschritten, dass du an dieser Erkrankung sterben wirst müssen? Ich kann an einem Erstickungstod sterben, aber mehr ist das betroffen. Das letzte habe ich nicht verstanden. Mehr? Ist das Herz betroffen. Mehr ist das Herz betroffen. Ah ja. Das heißt, du bist schon eine sehr schwer kranke Frau. Ja. Mein Anruf ist nur, ich möchte allen warnen, sie sollen es rauchen dran. Weil du jetzt erlebst, welche furchtbare Folge das Rauchen haben kann. Ja. Das finde ich sehr, sehr, sehr ehrenwert von dir, dass du das tust. Und das hat sicher eine große Wirkung, wenn jemand, der so schwer lungenkrank ist, das so in der Öffentlichkeit sagt. Das finde ich sehr wichtig und sehr richtig. Lungenbläschen sterben ab. Hast du dabei Schmerzen? Tut das weh? Nein, ich habe nur mit Luftnot zu. Nur mit Luftnot? Zum Beispiel, ich habe mein Schlafzimmer früher oben auf, ich wohne bei meinem Bruder, auf dem Speicher gehabt. Ja. Da kann ich nicht mehr hoch, weil ich das von der Luft her nicht kann. Ja, ja. Ich schlafe seit 2 Jahren auf der Couch. Ja. Und meine Schwägerin, ich wollte mir eine Kraft nehmen und meine Schwägerin hat sich angeboten, solange wie sie kann, wollte sie mir die Arbeit machen, ich bezahle. Ja? Ja, ja. Aber ich kann nicht. Hast du den Eindruck, das Gefühl, dass es schon so von Monat zu Monat oder von Halbjahr zu Halbjahr schlimmer wird? Ich habe das Gefühl, seit der letzten Behandlung beim Lungenfacharzt jetzt am 6. Mai wieder eine Untersuchung, dass es mir schlechter geht. Dass dir schlechter geht. Ja. Und ich möchte, deswegen ist auch mein Anruf, ich möchte allen warnen. Sie sollen nach Möglichkeit das Rauchen dran. Liebe Gertrud, ich will dich jetzt erlösen, weil ich glaube, dass das für dich sehr anstrengend ist. Ja. Ich sage nochmal, dass ich das sehr, sehr respektiere und gut finde, dass du dich so äußerst und dass du diese Warnung ausgesprochen hast. Und ich glaube, ich spreche im Namen aller Zuschauer und Zuhörer, dass wir dir nur das Beste wünschen, was für dich gut ist. Denn ich kann auch nach kaum schlafen. Ich schlafe seit 2 Jahren auf der Couch und bei meinem Bruder und habe ein Schlafzimmer normalerweise oben. Ja. Und mit allem Komfort. Ja. Also mit, dass ich das Bett hochstellen kann und alles. Aber das geht oben nicht mehr. Nein. Nee, das geht nicht mehr. Nein. Liebe Gertrud, von ganzem, ganzem Herzen meine Wünsche für dich und alles Gute, alles Gute, alles Gute, alles Gute. Und ich möchte vor allen Dingen, Domian, ich sehe deine Sendung sehr oft, wenn ich nicht schlafen kann. Ja. Die ist einmalig. Dankeschön. Gib allen weiter. Ich danke dir sehr herzlich. Heute kommen wir aber gut weg hier mit so viel Lob von euch. Das ist ja nett. Vielen, vielen Dank. Liebe Gertrud, jetzt legen wir auf und du bist erstmal erlöst von der Anstrengung des Sprechens und nochmals von Herzen meine guten Wünsche und auf Wiederhören. Wieder. Tschüss. Tschö. Hier ist Walter. Walter ist 63. Hallo Walter. Ja, hallo. Hallo Walter. Guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Ach, das ist ganz einfach. Ganz einfach? Ja, ich bin viel unterwegs auf Montage, bin Ladenbauer, Schreiner. Ja. Und lebst für meine Beziehung. Ich bin in ganz Europa unterwegs. Und gehe halt da mal und dort mal in den Singerclub. Ja. Aber jedes Mal, wenn ich ein Pläsierchen habe, was bei uns da oft vorkommt, so mit den Knochen, gehe ich zum Hausarzt, lass mir die Knochen machen. Stopp. Irgendwas, Erkältung, egal was. Wenn ich so 10 Euro zahle beim Hausarzt, dann lasse ich automatisch gleich einen AIDS-Test machen. Ja, jetzt muss ich erstmal die grundsätzlich fragen, bist du denn in einer Beziehung? Habe ich gerade nicht verstanden. Ich habe keine feste Beziehung, aber ab und zu habe ich schon mal eine. Ach so. Und dann fange ich erstmal vorher gar nichts an, bevor ich keinen AIDS-Test mache. Ach so, ich verstehe. Also im Prinzip bist du solo, lässt nichts anbrennen, gehst gerne ins Swingerclub, machst aber ständig und regelmäßig einen AIDS-Test. Ja, genau. Sehr löblich, sehr gut. Und das wollte ich halt alle raten. Also jedes Mal, wenn sie zum Hausarzt gehen oder zum Arzt gehen, ja. Das kostet nicht viel. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ich bin selbstständig, das kostet sonst. Aber ich meine, der AIDS-Test ist natürlich gut, dass man den macht, aber der AIDS-Test schützt einen natürlich nicht vor HIV. Wenn du dich so rumtreibst und in Swingerclubs gehst und so weiter, es geht ja bloß darum, dass man, wenn man schon ein bisschen rumsauigelt oder so, ja. Dass man niemand anders verletzt. Oder? So, das ist meine Frage. Wenn du rumsauigelst, ist ja auch alles okay. Schützt du dich immer dabei? Ja, klar. Ja. Also da gibt es ja, gar nicht das Risiko, dass du, also das Risiko ist nicht groß, dass du dich anstecken könntest und dennoch machst du den Test. Ja, langsam. Aber du gehst auch mal in den Muschi oder so und ja. Komm. Dann kann schon mal was passieren. Ja, also. Mhm. Auf jeden Fall, ich rate jedem. Also, sehe ich auch so. Also nichts gegen ein ausgiebiges Sexleben, aber bitte mit Kondomen und bitte auch mit HIV-Test. Ist es. Ja, das war's an sich. Du nimmst bestimmt Bezug auf meinen Anrufer vorhin, ne? Auf den Wolfgang, dessen Frau HIV hat und es ihm nicht gesagt hat. Ach, an sich. An sich hat mich das aufgeregt von der Sängerin da. Von der Sängerin, von No Angels. Wie siehst du den Fall denn? Also, so dumm kann kein Mensch sein. Wenn ich selber weiß, dass ich das habe, wie kann die Frau das veranstalten, dass sie das ihrem Partner nicht sagt? Oder? Also du bist auch der Auffassung, dass wenn jemand HIV-positiv ist, dass er es unbedingt der anderen Person sagen sollte? Der macht das ganze Leben kaputt, ja. Mann. Dann ist doch alles gelaufen. Nun kann man ja argumentieren. Dann ist das Leben gelaufen. Natürlich. Wenn jetzt die Person, spielen wir das mal durch, die HIV-positiv ist, darauf besteht, dass man mit Kondomen Sex hat und dann nichts sagt, was sagst du dazu? Die muss es sagen. Die muss es unbedingt sagen. Denn wenn man ohne Kondome Sex hat, da gehören ja nur zwei zu. Dann kann man ja sagen, da ist der andere genauso so unbedacht oder schuld dran, dass er sich darauf einlässt. So sind die Argumentationen ja im Moment. Also, du findest, dass man... Also, wenn ich wüsste, ich habe HIV, ich glaube, ich hätte Angst überhaupt noch, ich würde überhaupt nichts mehr machen, denke ich. Ja, da muss man nur auch vorsichtig sein. Ich finde, dass man nun auch so weit... Aber wenn dich dann so verliebt wäre, dann würde ich es auf jeden Fall sagen, vorher. Mhm. Also, natürlich hat jeder Mensch, der HIV-positiv ist, auch ein Recht, seine Sexualität zu leben. Und niemand darf in die Ecke gestellt werden und ausgegrenzt werden. Nein, ne? Das darf nicht der Fall sein. Ja, ich bin 63, das ist nicht mehr so wichtig. Ja. Dieser Fall von der Sängerin, was meinst du denn, wie man da jetzt, was wäre der richtige Umgang oder die Strafe für sie? Was glaubst du? Na, das sollen bitte schön die Richter entscheiden. Ja. Meiner Meinung. Also, was ich für übertrieben halte, muss ich wirklich sagen, ist diese Inhaftierung. Das finde ich absolut, absolut übertrieben und nicht zu rechtfertigen. Es werden Menschen verletzt, oder? Ja, dennoch. Schwer verletzt. In dem Moment, wo das Publik ist, dass sie HIV-positiv ist, ist ja sowieso. Sie hat es gewusst. Ist ja jeder vorgewarnt. Sie hat es gewusst. Sie hat es gewusst. Ja. Okay. Ja gut, aber die Untersuchungshaft war ja noch anders begründet. In dem Moment, wo das bekannt ist, dass sie HIV-positiv ist, ist jeder vorgewarnt und da muss man sie nicht einsperren. Aber nun ist sie auch wieder draußen und das wird sicher... Nee, sie hat doch jemanden angesteckt, oder? Sie hat jemanden angesteckt, ja. Also, vermutlich. Das ist eine schwere Körperverletzung. Ja gut, aber es ist ja noch, es gab ja noch gar keinen Prozess. Egal, Walter, meine Sendung ist vorbei. Ich danke dir für deinen Anruf und für deinen Hinweis und wünsche dir alles Gute. Tschüss. Ja. Tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Morgen, ich hoffe, dass wir morgen wieder ganz pünktlich sind. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wieder mit einer freien und offenen Themenrunde. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und sage Tschüss und Bye-bye. Bis morgen. Tschüss.